Erste Miriam und Aaron sprachen schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hatte. Zweiter, sie fragten, hat Gott wirklich nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns geredet? Gott hörte ihre Worte. Dritter, Mose war jedoch sehr bescheiden und sanftmütig, mehr als jeder andere Mensch auf der Erde. Vierter, plötzlich befahl Gott Mose, Aaron und Miriam, geht alle drei zum Offenbarungszelt. Und sie gingen alle drei dorthin. Fünfter, Gott kam in einer Wolkensäule herab, stellte sich an den Eingang des Zeltes und rief Aaron und Miriam. Daraufhin kamen die beiden heraus. Sechster, er sagte, hört, was ich euch sage. Wenn es unter euch einen Propheten gibt, dann zeige ich mich ihm in Visionen oder spreche durch Träume mit ihm. Siebter, aber mit meinem Diener Mose ist es anders, ihm habe ich mein ganzes Haus anvertraut. Achter, ich spreche direkt mit ihm, offen und nicht in Rätseln, denn er sieht meine Gestalt. Warum hattet ihr keine Angst, schlecht über meinen Diener Mose zu reden? Neunter, Gott wurde sehr zornig auf sie und ging weg. Zehnter, die Wolke verschwand vom Zelt. Miriam wurde plötzlich aussätzig, ihre Haut war weiß wie Schnee. Als Aaron sich ihr zuwandte, sah er, dass sie aussätzig geworden war. Elfter, da sagte Aaron zu Mose, ach, Herr, bestrafe uns nicht dafür, dass wir so töricht gehandelt und gesündigt haben. Zwölfter, lass sie nicht wie ein totes Kind werden, dessen Körper schon halb verwest ist, wenn es geboren wird. Dreizehnter, Mose rief zu Gott um Hilfe und sagte, bitte, Gott, mach sie wieder gesund. Vierzehnter, Gott sagte zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben, danach darf sie wieder zurückkommen. 15. Miriam musste 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben. Das Volk zog aber nicht weiter, bis Miriam wieder zurück war. 16. Danach brach das Volk von Hazeroth auf und schlug sein Lager in der Wüste Paran auf.